Gran Torino, das ist das Prachtstück, das vorwiegend in Wolt Kowalskis Garage steht. Ein grüner Ford, Baujahr 1972, an dessen Produktion der Kriegsveteran und ehemalige Ford-Arbeiter noch mitgearbeitet hat. Die Liebe zu dem Spritfresser markiert Wolts Einstellung zu den Werten, die er im heutigen Amerika vermisst. Die Vorstadt der ehemaligen Autometropole Detroit ist heruntergekommen. Außer seinem Haus und Vorgarten ist nichts mehr gepflegt. Er ist der letzte Weiße unter den wechselnden Nachbarn aus Thailand, Laos, Vietnam. Das schürt die Vorurteile und rassistischen Sprüche des polnischstämmigen alten Mannes. Und wie recht er scheinbar mit seinen intoleranten Ansichten hat, das zeigt sich in dem Moment, als Tao, ein Teenager von nebenan, einer die Nachbarschaft terrorisierenden Jugendgang imponieren will und als Mutprobe versucht hat, den Wagen zu klauen. Kowalski kann das verhindern, aber Taos Familie nervt ihn seitdem mit dankbaren Freundschaftsbekundungen. Was ist denn los? Was ist los? Tao will Wiedergutmachung leisten. Er möchte für sie arbeiten. Das hat er sich so gedacht. Er wird bestimmt nicht für mich arbeiten. Meine Mutter sagt, dass er die Familie entehrt hat und seine Schuld abarbeiten muss. Er wird morgen früh... Oh nein, weder morgen noch sonst irgendwann. Er darf noch nicht mal mein Grundstück betreten. Ich dachte, wir hätten das bereits geklärt. Es ist furchtbar wichtig für meine Mom, dass sie einwilligen. Wenn nicht, wäre es eine Beleidigung. Wieso habe ich mich plötzlich hier zu rechtfertigen? Er hat versucht, mein Auto zu klauen. Auf einmal bin ich der Buhmann in der Sache. Hören Sie, meine Familie denkt sehr traditionell und wäre sehr verstört, wenn sie Taos Entschuldigung ablehnt. Aber ja, wenn er aber doch nicht will, dann gehen wir eben. Halt die Klappe! Also gut. Morgen, das war's. Morgen. Tatsächlich kommt es zu einer vorsichtigen Annäherung und so etwas wie Freundschaft zwischen dem Jungen und dem knurrigen alten Haudegen. Als die Gewalt eskaliert, schlägt sich Wolt Kowalski auf die Seite seiner Nachbarn. Und die Geschichte, die, nicht zuletzt wegen der so deutlich mangelnden politischen Korrektheit ihres fragwürdigen Helden, bis dahin durchaus das Zeug zur Komödie hatte, wandelt sich zum Drama. Clint Eastwood und sein Drehbuchautor Nick Schenk versammeln hier noch einmal die Themen und Typen, um die es in fast allen Eastwood-Filmen ging. Falsches Heldentum, Gewalt im Alltag und allgegenwärtige schussbereite Waffen. So erinnert Gran Torino an den mit zweifelhaften Methoden kämpfenden Polizisten Dirty Harry, an den alternden Revolverhelden Bill Money in Erbarmungslos und an den resignierten Boxtrainer in Million Dollar Baby, um nur einige zu nennen. Clint Eastwood mag weiser geworden sein, aber er ist sich treu geblieben. Und das ist genau das, was seine Fans so schätzen. Am Ende ist man einmal mehr versöhnt mit dem Kotzbrocken, der einen durchaus auch immer wieder zum Lachen gebracht hat.